Lektion 2. Wohnungssuche. Richard Söhnke sucht eine Wohnung in Frankfurt am Main. Er hat einige Wohnungsanzeigen in der Samstagsausgabe der Zeitung angestrichen. Eine Anzeige interessiert ihn besonders. Schöne 2,5-Zimmer-Wohnung mit großem Balkon, sonnig, Parknähe. 900 Euro kalt. 1.000 Euro Kaution. Telefon 254-7896. Lange? Söhnke, guten Tag. Ich rufe wegen der Anzeige in der Zeitung an. Tut mir leid, die Wohnung ist schon vergeben. Oh, wie schade. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Herr Söhnke versucht es mit einer anderen Anzeige. 3-Zimmer-Wohnung, zentrale Lage, ruhig. 89 Quadratmeter. Gemeinschaftliche Dachterrasse, frühestens zum 1.6. beziehbar. 1.500 Euro plus 2.000 Euro Kaution. Telefon 987-5756. Schaller? Guten Tag. Ist die inserierte Wohnung noch frei? Ja. Wollen Sie sich die Wohnung anschauen? Ja, gern. Können Sie mir vorher vielleicht noch ein paar kurze Fragen beantworten? Ja, natürlich. Warum ist die Wohnung erst Anfang Juni beziehbar? Wir renovieren gerade. Ist es eine Altbauwohnung? Ja, aber wir haben einige Umbauten vorgenommen. Das Haus hat jetzt eine große Dachterrasse. Wir werden neu tapezieren und die Wohnung bekommt neue Fenster. Ist es sehr laut in der Straße? Nein, das Haus liegt in einer ruhigen Seitenstraße, nur 10 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Die Straßenbahn und Bushaltestellen sind direkt um die Ecke. Die Wohnung liegt wirklich zentral und ist sehr praktisch für Geschäftsleute. Könnte ich die Wohnung für 6 Monate mieten? Unter Umständen ja. Normalerweise stelle ich Mietverträge zwar nur für mindestens 12 Monate aus, aber ich könnte mal eine Ausnahme machen. Aber das müssten wir noch genauer besprechen. Natürlich. In welchem Stockwerk ist die Wohnung denn? Im 3. Stock. Ich werde die Wohnung wahrscheinlich nächsten Mittwoch zeigen. Kann ich die Wohnung vielleicht schon morgen sehen? Leider bin ich am Wochenende nicht hier. Ich werde erst Montag im Laufe des Tages zurückkommen. Passt es Ihnen, wenn wir uns Montag um 17.30 Uhr vor dem Haus treffen? Ja, das passt mir gut. Wie ist die Adresse? Hofgartenstraße 19. Und wie finde ich vom Hauptbahnhof dorthin? Von der Breitenstraße gehen Sie in Richtung Opernplatz. An der linken Ecke ist eine Bank und eine Apotheke. Biegen Sie dort links ein. An der nächsten Kreuzung gehen Sie dann rechts in die Hofgartenstraße. Wie ist denn Ihr Name? Oh, entschuldigen Sie, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Söhnke, Richard Söhnke. Das macht nichts. Wir werden uns ja am Montag kennenlernen. Mein Name ist Schaller. Vielen Dank, Frau Schaller. Ja, dann bis Montag um 17:30. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Danke, gleichfalls. Lange? Söhnke, guten Tag. Ich rufe wegen der Anzeige in der Zeitung an. Tut mir leid, die Wohnung ist schon vergeben. Oh, wie schade. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Schaller? Guten Tag. Ist die inserierte Wohnung noch frei? Ja. Wollen Sie sich die Wohnung anschauen? Ja, gern. Können Sie mir vorher vielleicht noch ein paar kurze Fragen beantworten? Ja, natürlich. Warum ist die Wohnung erst Anfang Juni beziehbar? Wir renovieren gerade. Ist es eine Altbauwohnung? Ja. Aber wir haben einige Umbauten vorgenommen. Das Haus hat jetzt eine große Dachterrasse. Wir werden neu tapezieren und die Wohnung bekommt neue Fenster. Ist es sehr laut in der Straße?